Erster Gott sprach zu mir. Zweiter, du Mensch, sprich gegen die Hirten von Israel. Sag ihnen, wehe euch Hirten. Ihr sorgt nur für euch selbst, Hirten sollen aber für die Schafe sorgen. Dritter, ihr esst die Milch und nehmt die Wolle. Ihr schlachtet die fetten Tiere. Aber ihr gebt den Schafen kein Futter. Vierter, ihr helft den schwachen Tieren nicht. Ihr macht die Kranken nicht gesund. Ihr sucht die verlorenen Tiere nicht. Ihr seid hart und böse zu ihnen. Fünfter, die Schafe sind überall verstreut, weil es keinen Hirten gibt. Wilde Tiere fressen sie jetzt. Sechster, meine Schafe laufen auf allen Bergen herum. Sie sind über das ganze Land verteilt. Niemand sucht sie oder fragt nach ihnen. Siebter, deshalb, ihr Hirten, hört das Wort von Gott. Achter, Gott sagt, ich lebe. Meine Schafe wurden zur Beute für wilde Tiere. Die Hirten dachten nur an sich selbst. Sie haben meine Schafe nicht gefüttert. Neunter, deshalb, ihr Hirten, hört das Wort von Gott. Zehnter, Gott sagt, ich bin gegen die Hirten. Ich fordere meine Schafe von ihnen zurück. Sie dürfen keine Hirten mehr sein. Ich rette meine Schafe. Elfter, Gott sagt, ich werde meine Schafe jetzt selbst suchen. Ich werde mich um sie kümmern. Zwölfter, ein Hirte sucht seine Schafe, wenn sie wegrennen. So werde ich meine Schafe auch suchen. Ich rette sie von allen dunklen Orten. Dreizehnter, ich führe sie aus anderen Ländern heraus. Ich bringe sie zurück in ihr eigenes Land. Sie werden auf den Bergen von Israel grasen. Vierzehnter, ich gebe ihnen gutes Gras zum Fressen. Sie werden auf den hohen Bergen von Israel wohnen. Dort gibt es viel Futter für sie. Fünfzehnter, ich selbst werde der Hirte für meine Schafe sein. Ich lasse sie in Ruhe schlafen. Das sagt Gott. Sechzehnter, ich suche die verlorenen Tiere. Ich bringe die weggelaufenen Tiere zurück. Ich helfe den Kranken und Verletzten. Aber die bösen Starken werde ich bestrafen. Siebzehnter, Gott sagt zu seinen Schafen, ich werde zwischen euch entscheiden. Ich sehe genau, wer gut und wer böse ist. Achtzehnter, reicht es euch nicht, das beste Gras zu fressen? Warum zertrampelt ihr den Rest mit euren Füßen? Warum macht ihr das saubere Wasser schmutzig? Neunzehnter, meine anderen Schafe müssen das zertretene Gras fressen. Sie müssen das schmutzige Wasser trinken. Zwanzigster, deshalb sagt Gott, ich werde zwischen den fetten und den dünnen Schafen entscheiden. 21. Ihr habt die schwachen Tiere weggestoßen. Ihr habt sie mit euren Hörnern gejagt. Ihr habt sie aus der Herde vertrieben. 22. Ich werde meinen Schafen helfen. Sie werden keine Beute mehr sein. Ich werde zwischen den Schafen entscheiden. 23. Ich gebe ihnen einen einzigen neuen Hirten. Er wird mein Diener David sein. Er wird für sie sorgen und ihr Hirte sein. 24. Ich werde ihr Gott sein. Mein Diener David wird ihr Anführer sein. Ich, Gott, habe das gesagt. 25. Ich mache eine neue Abmachung für Frieden mit ihnen. Ich nehme die gefährlichen Tiere weg. Dann können sie sicher im Wald schlafen. 26. Ich werde sie und ihr Land segnen. Ich schicke zur richtigen Zeit Regen. Das wird ein guter Regen für sie sein. 27. Die Bäume werden Früchte tragen. Die Erde wird viel Essen geben. Sie werden sicher in ihrem Land leben. Sie werden wissen, dass ich Gott bin. 28. Andere Völker werden sie nicht mehr rauben. Wilde Tiere werden sie nicht mehr fressen. Sie werden sicher wohnen und keine Angst haben. 29. Ich gebe ihnen einen Garten mit viel Essen. Niemand wird mehr Hunger haben. Andere Völker werden sie nicht mehr auslachen. 30. Dann wissen sie, ich, ihr Gott, bin bei ihnen. Sie sind mein Volk Israel. Das sagt Gott. 31. Ihr seid meine Schafe. Ich sorge für euch auf meiner Weide. Ich bin euer Gott. Das sagt Gott.